Regengüsse verzögerten am Vormittag zunächst den Beginn der Oppositionsproteste, dann aber nahmen die Entwicklungen in Venezuela an Fahrt auf. Zehntausende Menschen sind allein im Zentrum der Hauptstadt Caracas dem Aufruf der Opposition gefolgt und haben lautstark den Rücktritt von Präsident Nicolás Maduro gefordert. Nicht nur das klassische bürgerliche Oppositionslager, auch tausende Menschen aus den Armenvierteln, Menschen, die unter Maduros Vorgänger, dem 2013 verstorbenen Hugo Chávez, überzeugte Anhänger eines revolutionären chavistischen Prozesses waren. Ich komme aus dem Armenviertel Petare. Ich stand lange Zeit auf der Seite der Revolution. Jetzt haben sich mir die Augen geöffnet und ich will einen Wandel für Venezuela. Ich will Meinungsfreiheit. Es ist genug unter dem Joch Maduros. Wir wollen Freiheit. Die Opposition will eine Übergangsregierung unter dem Vorsitzenden der oppositionell dominierten, aber von Maduro 2017 entmachteten Nationalversammlung Juan Guaido bilden und dann freie Wahlen vorbereiten. Guaido, erst seit Anfang des Jahres das neue Gesicht der Regierungsgegner, rief sich trotz einer drohenden Verhaftung wegen Amtsanmaßung vor begeisterten Anhängern als Interimspräsident aus. Heute am 23. Januar 2019 in meiner Funktion als Präsident der Nationalversammlung schwöre ich, die Zuständigkeit und Verantwortung der Exekutivgewalt Venezuelas zu übernehmen. US-Präsident Donald Trump hatte noch während der Demonstrationen Juan Guaido als Präsidenten Venezuelas anerkannt, ein direkter Affront gegen die Regierung Nicolás Maduro. Der reagierte deutlich. Ich habe angeordnet, dass unsere Beziehungen zur Regierung der Vereinigten Staaten einer totalen und absoluten Revision unterzogen werden. Bereits im Vorfeld hatte Maduro die Oppositionsproteste als von den USA gelenkt bezeichnet und den Vereinigten Staaten Umsturzabsichten vorgeworfen. Auch die Regierung hatte vor dem Präsidentenpalast Miraflores tausende Regierungsanhänger zu Demonstrationen aufgeboten. Während die Lage bis in den frühen Nachmittag gespannt, aber weitgehend friedlich blieb, setzte die Nationalgarde später Tränengas gegen die Regierungsgegner ein. Der Konflikt zwischen Opposition und Regierung nimmt damit weiter zu, auch international. Während die USA wie auch der Vorsitzende der Organisation Amerikanischer Staaten, Luis Almagro, auf einen Regimewechsel setzen, erkennen Länder wie Russland und China weiterhin Nicolás Maduro an. Die massiven Proteste von heute setzen Maduro allerdings so sehr unter Druck wie schon seit 2 Jahren nicht mehr.